Alle Kreise und Schichten in Südkorea würdigen den Genossen Kim Jong-il hoch, der sich große Verdienste um die Verstärkung und Entwicklung der Partei der Arbeit Koreas erwarb. Ein Oppositioneller namens Han Kyung-hun, ein Mitglied der Gesellschaft Sobek-su und weitere Personen sagten, schon zu Beginn seiner Tätigkeit in der Partei habe sich Kim Jong-il große Mühe darum gegeben, die Partei der Arbeit Koreas von A bis Z zur Partei des Präsidenten Kim Il-sung und zu einer revolutionären Partei des Suze weiter zu verstärken und zu entwickeln. Die unbesiegbare Macht der Partei der Arbeit Koreas sei eben der erfahrenen und bewährten Führung von Kim Jong-il zu verdanken. Verschiedene Massenmedien in Südkorea betonten, man habe den Vorsitzenden des Verteidigungskomitees Kim Jong-il zum Ehrenführer der Partei der Arbeit Koreas gekürt, was ein Ausdruck des grenzenlosen Verehrungsgefühls der Bevölkerung vom Norden gegenüber ihm sei. Aus diesem Anlass sei die einmütige Geschlossenheit um den höchsten Repräsentanten Kim Jong-un im Norden weiter gefestigt worden.